Telekom Fernsprecher mit Monitor, Ehrenstraße, Ecke Apostelnstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein weißes Hinweisschild, das hier mit Tesafilm an den Fernsprecher befestigt ist, mit der Aufschrift nach Mira gesucht auf der Ehrenstraße zum 1.9. oder später. 3,5 Zimmer, Wohnküche, Bad, warm, 1.086 €. Sind da die Telefonnummer und die Mobiltelefonnummer angegeben. Und um es noch einmal hier ausdrücklich zu sagen, hier wird ein Nachmieter gesucht. Ansonsten gehört zur weiteren Umgebung, zur weiteren Ausrüstung des Fernsprechers ein Metallabfallbehälter, der einen grauen Sack enthält, in dem bis oben an den Rand mit Müll gefüllt ist. Ansonsten, außer einigen Zigarettenkippen und zahlreichen Kaugummis, die hier auf dem Boden kleben, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.